Kiezbiografien, Ausgabe 003. Mein Name ist Lutz Bonneberg, hallo. Ich bin heute zu Besuch bei Esse 23. Esse 23 ist ein entfernter Bekannter von mir, der ein interessantes Hobby hat. Wir haben uns getroffen bei einem Get-Together von Berliner Twitterern, nämlich der Tasse Bier im IFA Sommer, also zu IFA 2011. Genau. Standen wir auf der Straße und Acid erzählte mir, dass er Magic-Karten spielt. Jo. Nun ist Acid kein 10-jähriger Grundschüler, der halt auf dem Schulhof mit diesen Karten durch die Gegend wirbelt, sondern Acid ist, wie ich jetzt mittlerweile weiß, ein 31-jähriger, knapp 2 Meter großer, langhaariger Brillenträger. Acid, danke, dass du die Zeit gefunden hast, mit mir dieses Gespräch zu führen. Und die erste Frage lautet natürlich gleich, Acid, erklär mir mal kurz, was ist Magic? Magic ist in dem Sinne eigentlich ein, ja, es ist ein Strategiespiel. Das Schöne am Magic ist, dass du dir quasi die Strategie aussuchst, bevor du anfängst zu spielen. Du stellst dir dein Deck zusammen, deswegen ist es Sammelkartenspiel. Es geht darum, erstmal viele Karten zu sammeln, weil du kriegst von der Firma, die diese Karten herstellt, diese nur durcheinander gemischten Packen. Die nennen sich Booster. Das sind die, die du immer im Kiosk kaufen kannst, neben den Süßigkeiten, ne? Booster Packs. Ja, stimmt. Kann sein, dass es das auch bei Kiosken gibt oder bei irgendwelchen Spieleläden oder sowas. So. Ja, genau. Comic Shops, da gibt es so Booster Packs zu kaufen. Okay. So Booster Packs sind dann 15 Karten drin. Da ist dann eine Karte drin, die ist ganz selten. Und so 3 Karten drin, die sind seltener. Und dann der Rest der Karten sind halt die, die ziemlich häufig vorkommen. Und es ist halt schon so, dass die Karten, die seltener sind, die sind halt meistens schon spielstärker. Und im Endeffekt geht es darum, dass du dir diese Karten zusammensuchst. Du spielst normalerweise üblicherweise mit einem 60-Karten-Deck und du darfst jede Karte maximal 4-mal drin haben. Und diese Karten haben wahrscheinlich verschiedene Funktionen, ne? Also wir können jetzt ja, glaube ich, das Regelwerk, ich empfehle jedem, der sich wirklich tiefer geht damit beschäftigen will, als Einstieg die Wikipedia, die ist sehr gut verlinkt. Ist aber auf jeden Fall sehr, sehr viel Raum für verschiedene Funktionen von Karten und so weiter. Das heißt, du baust dir ein strategisches Deck mit verschiedenen Aufgabenkarten so ungefähr und mit dem trittst du dann halt an. Ja, es ist nicht so, dass es Aufgabenkarten sind, sondern, also was Magic, glaube ich, schon wirklich ausmacht, was das Spiel auch so interessant macht, ist, die einzelnen Karten verändern auch das Spiel. Also es gibt Karten, die einfach Spielregeln ändern, beziehungsweise irgendwie sich auf das Spiel auswirken. Und du baust im Grunde du dir dein Deck auf. Es gibt 3 große Kategorien, die quasi so ein Dreieck aufspannen. Das ist zum einen, dass ich versuche, den Gegner einfach möglichst schnell umzuhauen, bevor er in sein Spiel kommt. Um dem ich mit Karten spiele, die relativ wenig Ressourcen kosten und deswegen schnell, aber trotzdem sehr wirkmächtig sind. Das nennt sich Aggro. Dann gibt es die Strategie, dass ich eine Kartenkombination im Deck habe, mit der ich auf einen Schlag sofort das Spiel beende, also das Spiel gewinne. Ist dann ein Combo. Und dann gibt es die dritte große Strategie, die es gibt, ist Control. Das ist, kannst du dir vorstellen, wie Schwarz spielen beim Schach. Also du spielst sehr reaktiv, versuchst einen Kartenvorteil dadurch zu erschaffen, dass du mehrere Karten mit einer Karte quasi ausschaltest, beziehungsweise dass du mehr Karten ziehst. Dann. Das spannt quasi so ein Dreieck auf, zwischen dem du dein Deck gestalten kannst. Also ich spiele in letzter Zeit immer sehr viel eine Mischung aus Aggro und Control, weil du halt, weil ich inzwischen Turnierspieler bin und du dann einfach 50 Minuten Zeit hast, um das Spiel irgendwie durchzubekommen und dann musst du deine 2 bis 3 Runden halt spielen und dann spiele ich das lieber so. Ja, wie letztes Wochenende zum Beispiel, ne? Wir standen kurz im Twitter-Kontakt und dann kam aber schon die Meldung irgendwie, ich muss morgen früh raus, weil ich muss Turnier spielen. Ja, genau. Basketball oder Magic, Wochenende ist Turnierzeit. Genau. Ich weiß, wie lange machst du das jetzt? Ich habe angefangen zu spielen, habe ich 98. Dann habe ich... Das heißt, 13 Jahre auch jetzt, ne? Ja, also ich hatte zwischendurch eine Phase von, ich glaube, so 4-5 Jahren, bei denen ich keine Turniere gespielt habe. So. Ich hatte sogar eine Phase von 2 oder 3 Jahren, wo ich gar nicht gespielt hatte. Und das fing dann Also ich fing halt so als Teenager fing ich an, mir ein paar Karten zuzulegen, so hab ein bisschen, hab damals auch schon gerne blau gespielt, was halt so die Kontrollfarbe ist eigentlich. Genau, ich erzähle gleich nochmal was zu den Farben. Und hab dann, aber das ging damals nicht so gut, die Geschichte war halt auch, ich habe damals einfach noch keine Ahnung gehabt, wie ein gutes Deck aussieht und habe mich damit auch nicht groß beschäftigt gehabt, so. Und dann habe ich es irgendwann sein lassen, dann habe ich irgendwann im Studium wieder angefangen halt so mit Multiplayer, also so Küchentisch-Magic, wie wir Turnierspieler das eigentlich nennen, also einfach lustig mit den Leuten treffen und Spaß haben, so. Und das wanderte dann irgendwann da ab, dass ich mir irgendwann den ganzen Haufen Karten bei einem Freund umgetauscht habe, um 4 Force of Will zu bekommen, um in Eternal einsteigen zu können. Dann fing ich an auf Eternal-Turniere zu fahren und ein bisschen zu gucken, wie es geht. Und da habe ich ein paar Jahre lang ganz gut aufs Maul bekommen, so, weil man irgendwie ordentlich was dazu lernen musste und inzwischen spiel schon ziemlich erfolgreich. Kriegt man die Karten eigentlich am Ende von so einem Turnier wieder? Also nimmst du die ganze Zeit. Achso, du hast sie vor dir liegen, aber es gibt genau. Also keinen Tausch oder was? Dass jemand einkassiert die Karten oder sowas und sagt, hier, komm jetzt auf meinen Stapel? Nee, das gab es zu Anfang mit Ante, also es hieß Ante damals. Das haben sie aber nach so 3-4 Jahren eingestellt, weil irgendwie relativ schnell klar wurde, es gibt ja lauter Serien, die nicht mehr gedruckt werden. Also es gibt verschiedene, chronologisch Stück für Stück aufeinander aufbauen, sind immer neue Titel, Serien, Namen und Regelwerke wohl auch damit. Ja, es gab immer zwischendurch Regelveränderungen. Ja. Laufen die noch alle parallel oder sind einige eingestellt worden, meinst du, ja? Denn die bringen immer Editionen raus, in gewissen Zyklus. Und beziehungsweise mit gewisser Regelmäßigkeit gibt es halt neue Karten. Okay. Es gibt aber gerade in den alten Editionen gab es halt einige sehr mächtige Karten, die aber zu dem Zeitpunkt, wo sie gedruckt wurden, noch gar nicht wirklich mächtig waren, weil es zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht so mächtige Spells gab. So. Und die sind halt inzwischen durchaus im Preis gestiegen, da die jetzt aber nicht mehr gedruckt werden, werden die halt immer teurer und so Karten willst du einfach nicht mehr abgeben. Das sind also dann die Sammlerwerte, die da drin stecken. Genau, beziehungsweise einfach der Preis auf dem Sekundärmarkt. Ich habe ja schon gesagt, es gibt ja, also die werden in Boostern verkauft und dann gibt es auch einfach Händler beziehungsweise Spieler, die Booster dann halt aufmachen und die Karten, die sie nicht gebrauchen können, dann einfach weiter vertauschen oder weiter verkaufen. Es gibt auch zum Beispiel eine relativ erfolgreiche Webseite, die halt nur darauf spezialisiert ist, dass man da seine Karten einstellen kann und irgendwann können Leute bei mir die dann bestellen und ich verschicke die dann per Post. Kommen wir nochmal zurück, weil du hast ja angedeutet, du spielst blau. Genau, ja, ich spiele sehr viel blau. Also so, traditionell ist es so, es gibt 5 Farben bei Magic. Das ist schwarz, weiß, grün, rot und blau. Denen eigentlich so gewisse Eigenschaften zugesagt werden. Also Rot ist zum Beispiel eine Farbe, die größtenteils eine Agro-Farbe ist, also man hat sehr viel direkt Schaden machen auf irgendwelche Tiere oder auf Spieler. Du hast sehr viele Karten, die ziemlich günstig sind und ziemlich schnell agieren können. Das ist meistens auch eine Farbe, wo Goblins halt drin vorkommen, was ein ziemlich starker Tribe ist, also eine ziemlich starke Sorte von Karten. Oder was, ne? Tribe? Ja, Tribe, ja, genau. Ja. Halt so ein Typus. Ja. Und Goblins sind halt schon, waren eigentlich immer ein sehr starkes Deck, weil sie halt sehr schnell miteinander agieren und sehr einfach ziemlich aggressiv sind. Grün ist eine Karte, die unheimlich viel mit Kreaturen zu tun hat, aber auch sehr viel mit Mana-Generierung, also ist dann eher, also schon diese klassische Rot ist Feuer, Grün ist Erde Assoziation so. Grün hat meistens ziemlich dicke Kreaturen, die halt Orks. Rein. Also ja, auch Orks, aber... Für die sowas, also mir kommt sowas ziemlich bekannt vor, weil ich früher mich ein bisschen so mit Warhammer und Games Workshop beschäftigt habe. Ja, genau. Also sprich, wir sind hier irgendwo in der Welt von J.R.R. Tolkien. ja, zwischen Hobbits. Ach, Orks, Magic Woods, Cloud überall. Ne? Also, aber es ist so eine Fantasy-Welt auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall Fantasy an. Ja. Aber machen wir mal mit den Farben weiter so. Ja. Es gibt dann noch Weiß. Weiß ist eine Farbe, die sehr viel mit Licht zu tun hat, also Heilung. Weiß kann aber auch sich effektiv um Kreaturen kümmern. Also die besten Sprüche, um Kreaturen aus dem Spiel zu entfernen, kommen aus Weiß. Weiß hat ziemlich günstige Kreaturen. Vor allen Dingen hat Weiß auch solche Geschichten, dass die Kreaturen Schutz vor irgendwelchen Farben haben oder für Möglichkeiten, also so Möglichkeiten haben. Also Weiß ist schon eine durchwachsene Farbe. Es ist nicht so richtig total gut, ist aber schon nicht so aggro wie Rot und hat auch nicht so dicke Viecher wie jetzt Grün zum Beispiel. Mhm. Dann gibt es halt Schwarz. Schwarz ist ganz klassisch erstmal. Da kommen die ganzen Zombies und Untoten und Die sind die Farben ja richtig klassisch assoziiert. Ja, ne? definitiv. Und beim Schwarz gibt es halt natürlich auch Kreaturen, aber Schwarz hat halt zum Beispiel als so Rausnehmefähigkeit eigentlich, haben die sowas wie Discard, also dass ich den Gegner dazu zwingen kann, spezielle Karten abzuwerfen von seiner Hand, die ihm dann fehlen. Das ist so eine Eigenschaft, die keine andere Farbe hat. So. Mhm. Ansonsten hat Schwarz auch sehr viele Möglichkeiten, sich um Kreaturen zu kümmern. Es gibt in Schwarz aber dann zum Beispiel keine Möglichkeit, dann sich um Artefakte oder Verzauberung zu kümmern. So. Und dann gibt es Blau. Blau ist halt die Farbe, da gibt es ziemlich schwache Kreaturen. Also die Kreaturen sind meistens nicht wirklich der Rede wert. Blau ist aber sehr, sehr Spruch, also da gibt es einfach sehr viele mächtige Sprüche zu, im Sinne, dass ich irgendwie mehr Karten ziehen kann. Was halt einfach im Turnier vor allen Dingen sehr, sehr wichtig ist, aber auch so einfach, je mehr Karten ich ziehe, desto mehr Möglichkeiten habe ich, was zu tun. Und Blau hat auch so Möglichkeiten, dass du Sprüche negieren kannst, bevor sie ins Spiel, also bevor sie wirklich gewirkt werden. Mhm. Und dass du halt auch irgendwelche Permanents wieder zurück auf die Hand nehmen kannst. Das heißt, du hast da eigentlich die Möglichkeit des Reversiblen. Genau, deswegen ist Blau eigentlich die klassische Kontrollfarbe. Mhm. Also Weiß kann das halt auch so ein bisschen, weil du mit Weiß sehr viele Permanents, also Sachen, die auf dem Spielfeld liegen bleiben, auch irgendwie handeln kannst. Also dass du, es gibt so ganz klassischer Spruch, ist zum Beispiel Wrath of God. Also ja, Zorn Gottes, der irgendwie alle Kreaturen im Spiel zerstört. So. Und dann, also das klassische Magic-Spiel geht eigentlich darum, dass man legt jede Runde eine Ressource aus. Das sind dann Länder. Und von diesen Ressourcen aus kannst du dann Sprüche casten. Also du kannst Sprüche spielen, wenn du die Mana-Kosten dafür bezahlen kannst. Mhm. Mana ist ja Brot, eigentlich, ne? Übersetzung? Ich glaube schon, ja. Also es ist eigentlich so das, wovon... Also, eigentlich soll es ja so einen Wettkampf zwischen zwei Magiern simulieren, die irgendwie auf zwei Feldspitzen gegeneinander stehen und sich irgendwelche Sachen an den Kopf werfen. Okay, und damit die gesamte Umgebung ins Feld ziehen. Genau. Und also das klassische Magic-Spiel ist eigentlich, dass man Ressourcen ins Spiel bringt, irgendwelche Kreaturen beschwört und dann mit den Kreaturen den Gegner angreifen geht und der hat dann auch irgendwelche Kreaturen beschworen und kann die dann blocken. Gut, das hat sich schon mal eine Frage bei mir geklärt, weil irgendwie Kreaturen sind ja Figuren, die du einsetzt, aber dann gibt es ja noch diese strategischen Karten oder Länderkarten. Also, genau. Also ich habe halt ein Setting, dazu kann ich ergänzen. Das sind ja die Kreaturen und die führe ich dann halt mit bestimmten Spells oder sowas in die Schlacht und dann sehen wir mal, wie denn die Dynamik auf dem Spiel ist. Ja, also, du brauchst keine Spells dafür, um die anzugreifen. Spells sind eigentlich. Also war jetzt nur Vokabel, die ich, also als Fluch, ja, irgendwie so, also als Zauberspruch. Also ja, ich habe das Spiel ja nie gespielt. Also ja. Gibt es diese Vokabel-Spell da drin, ne? Ja. Oh krass, nein, muss ich aufpassen jetzt. Also auf Deutsch, es gibt also Ansagen. Zaubersprüche, Direktiven, die das Spiel dann letztendlich beeinflussen. Ja, also um jetzt mal den Magic Nerd rauszukehren, nach dem Regelwerk ist eigentlich ein Spell alles, was auf dem Stack liegt, also gerade gespielt werden möchte. Okay. Also das ist halt auch das Interessante, also weswegen es halt auch Magic durchaus ein Spiel ist, was von vielen Akademikern gespielt wird. Also ich kenne unheimlich viele Ärzte und Juristen und Informatiker, die das Spiel spielen, weil es halt durchaus ein sehr komplexes Regelwerk ist. Also es gibt halt wirklich dieses Stack-System, dass wenn man einen Spruch spielt, der erstmal auf dem Stack liegt, weil es halt Sprüche und Fähigkeiten gibt, die dann noch schneller reagieren, die werden dann halt weiter oben drauf auf den Stack gelegt. Das ist dann quasi wie klassisch in der Informatik so ein Stack und dann liegt halt irgendwie oben was drauf und dann müssen halt beide Spieler sagen, okay, ich möchte, dass das oberste resolved und dann gehen die Sprüche halt wieder runter. Es ist aber natürlich krass, diese Komplexität der Spielregeln. Also die Vokabel, die mir da gerade vorhin schon einfiel, ist Balancing. Also wir haben verschiedene Generationen von Magic-Sets oder Spielformen. Du hast erzählt, dass Karten, die ehedem gedruckt wurden, damals noch gar nicht die Qualität entwickeln konnten in dem Setting, wie sie ursprünglich gespielt worden, wie sie dann irgendwann bekommen haben, also sie haben Macht bekommen. Ja. Trotzdem muss die ganze Geschichte ja funktionieren. Also das hat jetzt nichts mit den Akademikern und der Komplexität des Spiels zu tun, aber die Spielregeln werden dadurch nicht einfacher, um es so zu sagen. Wie hast du das wahrgenommen über die Jahre hinweg? Also was kann man da tun, dass es sich irgendwo, dass es spielbar bleibt, dass man nicht in eine große Sackgasse marschiert und feststellt, dass es da halt die Killerkarte gibt, die letztendlich das gesamte Spiel sofort implodieren lässt. Ja, es gibt diese Wettkampforganisation, das ist die DCI, ich weiß gar nicht, wofür die Abkürzung steht. Das ist die Organisation, die quasi Turniere sanktioniert und die beobachtet eigentlich die Formate. Also es gibt verschiedene Turnierformate. Mhm. Also im Groben sind das vier, wobei jetzt gerade noch ein neues dazugekommen ist. Es gibt zum einen das Turnierformat, was eigentlich das ist, was am meisten gespielt wird, was so im Groben die Karten der letzten anderthalb bis zwei Jahre beinhaltet. Die rausgekommen sind auf dem Markt und wo auch die ganzen wirklich großen Turniere wie die Weltmeisterschaften und die Landesmeisterschaften und sowas werden in diesem Format ausgespielt. Und die DCI guckt eigentlich bei diesen Formaten vor allen Dingen am meisten eigentlich hin, dass die Sachen ausgewogen sind. Also wenn die eine neue Edition entwickeln, wird meistens eher darauf geachtet, wie funktionieren die Karten untereinander von der Edition mit den Karten der Edition davor. Dann gibt es ein Turnierformat, was so die Karten in den letzten, im Groben gesagt, die letzten fünf Jahre beinhaltet. So. Das ist aber ein Format, das irgendwie kaum gespielt wird. Also es ist meistens nur auf größeren Turnierszenen mal irgendwie gepusht. So ist aber, also ich kenne kaum Leute, die sowas spielen. Kannst du dir erklären, warum? Was ist daran so unattraktiv? Das Ding ist halt einfach, du müsstest. Also ich kenne halt eigentlich kaum Spieler, die wirklich alle Formate spielen, weil es einfach unheimlich teuer ist. Also du hast, wenn du Standardspieler bist, hast du halt das Problem, dass du ständig irgendwie die Karten abgeben musst und neue Karten ankaufen musst, weil ja irgendwie ständig neue Editionen rauskommen und alte Editionen wieder rausfallen, was halt dafür sorgt, dass du ständig am Tauschen bist. Und wenn du jetzt so ein Eternal-Format spielst wie ich, dann hast du das Ding, dass du halt eigentlich erstmal so ein gewissen Pool dir irgendwie zulegen musst, um die Decks zu spielen, die du spielen können willst. So. Und jetzt müsste ich, wenn ich jetzt dann Extended, also das wäre das Format, dieses 5-Jahres-Format, wenn ich jetzt Extended spielen wollen würde, müsste ich mir noch lauter Karten zulegen, die ich eigentlich ansonsten nicht brauche. Mhm. Und die ich auch, also die könnte ich natürlich dann auch für Legacy, was ich spiele, benutzen. Die sind da aber meistens nicht so mächtig. Legacy ist das dann halt unbegrenztes, also seit Entstehen des Spiels Magic? Ja, Legacy geht über alle Editionen. Es sind aber viele Karten eigentlich verboten zu spielen. Aha. Weil die einfach zu mächtig sind. Aber sie sind original, diese Karten. Also sie wurden irgendwann mal veröffentlicht. Ja, ja. Aber man musste dann, also es ist ja dann so eine Art Notbremse im Balancing, ne? Genau. Man sagt, hey, die Welt hat sich weitergedreht und wenn wir hier spielen wollen, dann müssen wir tatsächlich diese Karten zumindest im offiziellen Spiel im Turnier nicht mehr erlauben. Genau, also das geht eigentlich so, dass die schon schauen, wie es ist bei den großen Turnieren, die Decks, die gewinnen, wie sehen die aus. Und wenn es das gibt es immer mal wieder, dass halt ein Deck einfach alles dominiert, dass es immer das eine Deck ist, das irgendwie alles gewinnt und dann irgendwann kommt dann halt der Banhammer und dann werden auf einen Schlag die Karten nicht mehr turnierlegal, was manchmal zu sehr merkwürdigen Erscheinungen führen kann in Zeiten des Internets, dass man noch ins Bett geht und die Karte ist irgendwie 30 Euro wert und man ist am nächsten Morgen wieder wach und die Karte ist so 5 wert. Also, weil sie nicht mehr gespielt werden darf und deswegen die Attraktivität radikal abgenommen hat. Genau, also es gibt halt weitaus mehr Spieler als Sammler. Mhm. Ach echt? Ja, also es gibt... ich hätte jetzt so zwischen einer aktiven und passiven Szene unterschieden. Ja, aber die aktive Szene ist größer als der passive Rattenschwanz hinten dran? Also zumindest kommt es mir so vor. Also ich muss zugeben, ich kenne jetzt so richtige Sammler, kenne ich eigentlich nur so 2-3. Also es kann schon sein, dass das so ist, weil vielleicht ist es so nerdy, dass halt die das tun, irgendwie auch damit produktiv sind, also aktiv sind. Mhm. Und das reine sich an die Wand hängen wie Stacheldraht oder Briefmarken im Set, dass das dann vielleicht nicht so die hohe Attraktivität hat für die passiven Sammler. Also es könnte sein, die Geschichte ist halt auf jeden Fall, dass die Preise auf dem Sekundärmarkt sich eigentlich immer danach gestalten, wie attraktiv das Spiel, die Karte zum Spielen ist. Mhm. Okay. Also wie die gebraucht wird. Es gibt natürlich gerade in den ganz alten Editionen so gibt es einige Karten, die immer noch extrem viel wert sind, aber an sich nicht wirklich viel, nicht wirklich, ich brauche die eigentlich nicht. Mhm. Die Karten sind für meine Begriffe, für das Format, was ich spiele, sind sie eigentlich nicht notwendig, das zu spielen. Aber haben trotzdem ihren Wert, weil sie halt einen hohen Sammlerwert haben. Wenn du dich auf so ein Turnier vorbereitest, mhm. also kommen wir gleich nochmal zu der Differenzierung von Küchentisch, also so wie man vielleicht Doppelkopf spielt in der Runde, ne? Abends zu Hause. Oder aber auch wie es in größerem Rahmen stattfindet. Mhm. Egal, du hast ein Spiel vor dir. Und du bereitest dich darauf vor. Ja. Du musst jetzt nicht Liegestütze machen und Kniebeuge und so. Das ist jetzt nicht der Punkt. Aber ich denke mal, du sitzt trotzdem abends zu Hause und überlegst dir, welche Strategie du spielen willst. Sondern dir ist deine Karten. Genau. Du weißt natürlich aber trotzdem nicht, wer dir gegenüber sitzen wird. Vermutlich. Und welche Strategie der fahren wird. Gibt es trotzdem eine bestimmte ritualisierte Herangehensweise, wie du dich auf so ein Turnier vorbereitest? Also es gibt, je nachdem, was ich am Abend davor tue, suche ich halt verschiedene Decks aus. Also ich habe zum Beispiel jetzt letztes Wochenende habe ich zum Beispiel ein Agro-Deck gespielt, weil ich am Abend davor irgendwie nochmal saufen war. Und so. Also ein rotes? Nee, das... Oder so ein blaues Agro-Deck? Das war grün-weiß-blau sogar. Okay. Aber ganz wenig blau. Okay. Ja, also ich spiele inzwischen größtenteils 2- oder 3-farbig, weil dann kann man das Beste aus den einzelnen Farben abbekommen. Und das ist auch legitim, also nach dem Regelwerk. Ja, definitiv so. Das macht es natürlich auch noch komplexer. Ja, genau. Okay. Ja, und also so richtige Rituale, so, also was ganz oft vorkommt, ist, weil man fährt ja meistens nicht alleine auf ein Turnier, sondern macht das mit mehreren Leuten aus, dass man sich irgendwie nochmal vorher bespricht so irgendwie, erzählt so von wegen, ja, hier, was spielst denn du, was spiel ich, oder man braucht man noch ein paar Karten, die man sich irgendwie von Freunden leiht, wenn man gerade was Neues ausprobieren möchte. Mhm. Und also so ein Standardritual ist eigentlich, dass ich nochmal so über mein Deck drüber gehe und über das Sideboard und mir überlege, okay, auf was, also wo spiele ich, auf was könnte ich wahrscheinlich treffen und bin ich da so richtig gewappnet von dem, was ich noch weiß, von meinen Erinnerungen her, beziehungsweise was gab es gerade für Änderungen in Formate, auf die ich vielleicht reagieren muss, damit ich da vorbereitet bin, wenn ich darauf ein Turnier treffe. So. Kurze Definition für Sideboard, das ist so die Ersatzbank quasi, wo genau. du Karten dazu nehmen kannst, wenn dir was zerstört wird oder flöten geht. Nee, so nicht, sondern das Sideboard sind 15 Karten, mit denen du dein Deck anpassen darfst, nach der ersten Runde. Also du spielst normalerweise Best of Three. Okay. Und nach der ersten Runde darfst du halt von deinem Sideboard-Karten austauschen mit dem Main-Deck, um dich dagegen anzupassen, gegen was du gerade spielst. Das heißt, du hast dir jemanden zugewiesen bekommen als dein Gegenüber. Also, genau. Oder man spielt zu dritt, zweit? Zu zweit. Zu zweit, ja. Dahin geht der Hase. Mhm, gut, okay. Genau. Ich habe folgende Karten noch im Ersatzkasten. Genau. Dann tauschen wir lieber ein paar Sachen aus, weil ich werde vermutlich auf folgende Probleme stoßen. Ja. Oder auch ganz klassisch, ich habe ja letzten Samstag ein Turnier Agro gespielt, bin aber sehr oft auf andere Agro-Decks getroffen und habe dann einfach noch mehr Removal, also Karten, um andere Kreaturen zu zerstören, reingebaut. Mhm. So. um mich einfach da, um einfach dafür zu sorgen, dass ich im zweiten Spiel eine bessere Chance habe. Die Möglichkeit hat der andere ja natürlich auch, also mein Gegner, beziehungsweise meine Gegnerin, was aber leider relativ selten vorkommt. Für so ein Jungsding, ne? Ja, es ist echt furchtbar irgendwie. Also ich meine, klar, du hast halt so dieses, dieses Standard-Nerd-Szenen-Problem, so dass halt echt viele Leute mit, naja, recht geringerer Sozialkompetenz rumlaufen und das ist halt auch wirklich nicht so unangebracht, aber... Aber es ist doch eigentlich, also ich meine, das ist halt nicht etwas, was du zu Hause alleine machst, sondern das Soziale findet da schon statt, nur irgendwo moderiert oder gefiltert. Also du repräsentierst dich durch ein Deck. Gut, es ist ein Konflikt, der ausgetragen wird, es ist nichts Kollaboratives in dem Fall, aber trotzdem bist du ja letztendlich auch bei so einem Turnier, ich habe keine Ahnung, wie viele Leute da so zusammenkommen, aber es ist ja ein Get-Together irgendwie anscheinend. So. Ja, definitiv. Also gerade die... Wo, da ist doch Sozialkompetenz doch auch irgendwo im Raum. Sie schwebt doch da irgendwo, vielleicht über ihnen und nicht in ihnen. Also. Ja, schon. Also wenn ich das mal aus feministischer Perspektive betrachte, gibt es da echt noch krass viel Aufklärungsbedarf. So. Okay. Also das ist halt schon... Gut, also gut, das heißt, wir haben also dann einen Geschlechterkonflikt. Also so im Gender-Bereich wäre es dann schon der Rechtsaußenflügel so. Ja, irgendwie schon. Also ich meine, ich gehe jetzt auf seit 6-7 Jahren wieder regelmäßig auf Turniere und ich hatte zweimal eine Gegnerin. Seit sechs Jahren. So. Also statistisch betrachtet ist es auf jeden Fall im einstelligen Bereich. Ja, genau. Die Partizipation des weiblichen Geschlechts an diesem Hobby. Genau. Was halt leider ein bisschen schade ist, aber ich meine, das Klientel ist halt auch einfach, also man fängt, glaube ich, nur mit Magic an, wenn man irgendwie gerade in Comic-Shops oder in Rollenspielen rumspringt. Und das ist natürlich auch affin, primär männlich. Ja, genau. Ja. Wobei, ich hatte jetzt gerade einen Artikel in der einen Zeitschrift, die ich lese, und da, also was sind jetzt die Punkte an Computerspielen? Was erzeugt den Spaß? Ja. Ne, so. Und davon gibt es, also das Heft ist nun echt dünn und wenn du die wissenschaftlichen Texte dazu liest, dann ist das nochmal eine ganz andere Liga, weil wesentlich mannigfältiger als das, was dort abgedruckt werden konnte. Ja. Aber grob haben sie herausgefunden, dass zum Beispiel Ego-Shooter, also diese Competition, der Wettbewerb, das Gewinnen, eine doch sehr stark männlich assoziierte oder dominierte Herangehensweise an ein Spiel ist. Ja. Währenddessen diese kollaborativen Social-Geschichten im Sinne weitergedacht zu Social Networks sehr stark vom weiblichen Geschlecht mehr frequentiert wird. Ja. Und das verstehe ich jetzt bei Magic, wo es halt um den Clash of Wizards geht. Ja, ja. Ja, stimmt. Das, ja, ist, das ist, da haben wir eine Konfrontationssituation halt. Ja, definitiv. Aber Comics sind jetzt nicht so konfrontativ, wenn ich drüber nachdenke. Aber trotzdem... Ja, aber also okay, wir schweifen auch da wieder ab ein bisschen. Genau. Aber nun gut, wir stellen fest, es ist tatsächlich wieder eine sehr hoch männlich dominierte Bastion. Ja, leider schon. Ja. Leider. Gut, die nächste Frage, die sich mir jetzt macht, ich glaube, ich habe verstanden, worum es geht. Ich weiß auch ungefähr, wie ihr euch vorbereitet und was ihr so auf Tasche habt, wenn ihr da hingeht. Mhm. Und was man so spielen kann, in welchem Setting das so stattfindet. Also jetzt im Regelwerk jetzt so. Ne? Ja. Wo findet sowas statt? In Sporthallen oder bei Privatpersonen zu Hause im Wohnzimmer? Früher ist das auch vermehrt durchaus öfters mal das kleine Turnier, so 8 bis 20 Leute oder sowas mal bei Leuten auch privat stattgefunden hat. Es gab da gerade letztens noch so eine Änderung, dass es leider nicht mehr so gut möglich ist. Normalerweise finden so die, ich würde mal sagen, so die Turniere von 15 bis so 40, 50 Leuten rum, so sind meistens eigentlich eher so bei irgendwelchen Comicläden, irgendwelchen Spieleläden oder sowas, die halt auch darüber einfach sich mal Leute in den Laden holen, die dann halt rumhängen und da irgendwann anfangen, irgendwelche Sachen zu holen. Klar, ein kommerzielles Interesse ist da auch dahinter. Genau, also ich bin zum Beispiel eigentlich jeden ersten und dritten Samstag der andere Spieleladen im Prenzlauer Berg. Da war ich mal drin. Genau, ja, weil die da halt, da gibt es halt regelmäßig Turniere und eine Liga und ist halt ganz praktisch, wenn man hier so in Berlin einfach mal in die Tram steigen muss. So. Ansonsten die größeren Turniere sind wirklich meistens in Turnhallen so. Also echt? So, also, okay. 60, 70 Leute Turniere, zum Beispiel ein sehr großes Turnier, wo ich früher immer war, als ich noch in NRW gewohnt habe, ist zum Beispiel Iserlohn, das ist eigentlich so das größte Turnier in Deutschland so und also das größte regelmäßige Turnier, da gibt es jeden Monat Turniere so, wo 70, 80 Leute so durchaus mal in den einzelnen Formaten vorkommen können. So. Mhm. So inzwischen, wenn ich auf ein großes Turnier fahre, ich treffe immer wieder dieselben Leute und man tauscht sich mal aus und also wir fahren auch durchaus weit. Also ich meine, ich war jetzt im Oktober, waren wir in Amsterdam, da war der Grand Prix, war so ein großes Turnier, wir waren, ich glaube, 2000 Leute so. Auf europäischer Ebene. Auf europäischer Ebene, ja, aber also ein Grand Prix, da kann jeder hinkommen. Das ist kein, da brauchst du nicht qualifizieren für oder sowas, sondern du fängst einfach an zu spielen so. Das heißt, es wird dann gelost, wer von diesen 2000 Spielern gegen wen spielt. Genau. Also es wird normalerweise nach dem Schweizer System gespielt. Das heißt? Das Schweizer System ist ein System, was dafür sorgt, dass Leute, die ungefähr gleich gut sind, gegeneinander spielen. Okay, also das heißt, du hast eine Biografie? Für das Turnier. Und wenn du in dem Turnier halt gut gewonnen hast, ja. Also wenn du zum Beispiel gerade zwei Runden gewonnen hast, dann stehst du 2-0, dann triffst du gegen andere Leute, die 2-0 stehen. Ja, auch 2-0, aber an diesem Tag. Aber an diesem Tag. An diesem Wochenende. So, an diesem Wochenende. Okay, und also am Ende. Es gibt kein Ranking, was sich dann über ein Jahr hinweg wie eine Liga, im Sinne der Bundesliga. Also die DCI zählt das. Aber das interessiert meistens eigentlich nicht. Es gibt zwar noch bei den ganz großen Turnieren, ist es durchaus so, dass man Buys bekommt, also so Freirunden, dass du die ersten ein, zwei Runden irgendwie quasi als gewonnen gerechnet bekommst, so. Wenn du genügend Punkte angesammelt hast in dieser Liga, so. Das könnte ich auch ab und zu machen, bei großen Turnieren. Das ist ganz praktisch, wenn du so 9 Runden spielen musst und du musst die erste Runde halt nicht spielen, ist das schon durchaus einfach. Das heißt, du hast nur noch 8 Sitzungen vor dir. Genau, dann habe ich nur noch 8 Runden vor mir, was halt ganz praktisch ist, weil das schlaucht durchaus, weil du halt dich die ganze Zeit eigentlich konzentrierst. So. Mhm. Und ja, das Schweizer System ist dadurch ganz praktisch, dass es halt ausbalanciert darüber, es gibt diesen Opponent Score. Das heißt, Opponent Score. Das heißt, das Score. Misst, also Score. Gegner, das misst Gegner, halt, ja, also deine Gegnerrate, das misst eigentlich, wie gut sind die Leute, gegen die du gewonnen hast. Mhm. Und danach wird dann halt quasi ausgewählt, so auch vor allen Dingen am Ende, also man spielt nicht irgendwie so ein Ding, dass man sich durchprügelt, sondern gerade bei diesen 70, 80 Leuten Turnier ist es eher so, dass am Ende einfach diejenigen ermittelt werden, die den höchsten Opponent-Score haben, also die den besten Gegner hatten. Die dann, dass sich unter denen dann einfach ermittelt wird, weil dann erster, zweiter, dritter ist. Also auch wieder so eine Art internes Balancing, genau. Damit die Sache auch rund bleibt. Genau. Aber das ist jetzt nicht, also das Schweizer System ist jetzt nicht nur Magic-spezifisch, sondern das gibt es zum Beispiel beim Schach, glaube ich, auch und auch bei anderen Wettkampfformaten. So. Schach ist übrigens ein gutes Stichwort. Weil das sind ja, das ist eine interessante Mischung zwischen verschiedenen Urtypen. Mhm. Ja, so, du hast Rollenspiel drin, so ein bisschen, aber das Strategische, das Abstrakte auch vom Schach. Mhm. So. In diesem Feld von Möglichkeiten, würdest du es eher dem Schach zuordnen und solchen strategischen Spielen oder also manchmal wäre es eher auch im Feld des Glücksspiels? Wie baut sich, also historisch gesehen, Magic für dich zusammen, wenn du halt mal ins Spieleregal gucken würdest? Also so ein Spieleregal, würde ich sagen, ist es so eine Mischung aus Schach und Poker. Das ist sogar sehr lustig. Es gibt immer so eine Fluktuation zwischen Leuten, die so Magic auf Turnierebene spielen und dann wandern immer mal wieder Leute ab zu Poker oder zu Schach und es gibt immer wieder Schach- und Pokerspieler, die anfangen Magic zu spielen. Mhm. Weil es, also beim Poker, also Poker ist ja im Endeffekt auch nur ein Strategiespiel. Also beim Poker hast du zwar auch diesen Glücksfaktor, wie du die Karten ziehst, aber also ein guter Freund von mir zum Beispiel ist halt vom Magic-Spieler mehr zum Pokerspieler geworden und wie der Poker spielt, da ist das kein Glücksspiel mehr, sondern er spielt halt einfach seine Strategie runter und fertig aus die Laube, beziehungsweise ab und zu blufft er noch, wenn er sich das leisten kann, aber also das ist schon, Poker ist ja eigentlich auch so ein Strategiespiel. Mhm. Ich meine, Schach ist ja irgendwie das. Also ich kenne kaum krassere Strategiespiele, außer vielleicht Go, die irgendwie genau, Schach schlagen. Genau, also Go und Schach sind halt so die beiden Spiele, wo ich sage, Strategie und aber auch Kriegsführung wird da in ludische Konzepte etabliert, ja, also spielerische. Ja. Szenarien so runtergedimmt. Genau. Aber dieses, genau, ich glaube, irgendwann mal bin ich bei Wikipedia über einen Eintrag über einen Pokerspieler gestolpert und war erstmal total baff. Ja, irgendwie, wieso ist da jetzt halt irgendwie ein Pokerspieler? Das war viel, das war nicht nur ein kurzer Name und Geburtsdatum und wann er angefangen hat und so, ja, sondern da stand wirklich viel drin und dann natürlich wurde auch verlinkt mit anderen Pokerspielern, die alle auch einen Wikipedia-Eintrag in sich trugen. Also das war das erste Mal, wo ich, der sowas nicht tut, damit konfrontiert wurde, dass es da eine hochprofessionalisierte Szene gibt, die auch die wie Snooker auf Eurosports, ja, plötzlich, also ich habe es nie gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, es gibt auch Pokerübertragungen, wenn es nicht ein Glücksspiel wäre. Ja, also vielleicht gibt es da auch da Grenzen wie für Zigarettenwerbung auch. Aber also auf jeden Fall gibt es was also da gibt es Leute, die leben davon und die leben sogar nicht schlecht. Das sind Stars. Das, ja. Gut, ein Phänomen, was wir in der Computerspielszene auch haben, wo es dann für bestimmte Spieltypen, ob nun Counter-Strike, also Ligen oder Fußball oder Autorennen oder you name it, diverse Profispieler gibt. Genau. Kampfsport, Tekken und so. Ja. Dann irgendwann habe ich tatsächlich von jemandem aus Hamburg gehört, der nach seinem Studium der Literaturwissenschaft und Anglistik letztendlich professioneller Fantasy-Trading-Card-Gamer ist. Sprich, der scheint zumindest eine gewisse Zeit, vielleicht weil er keinen anderen Job gekriegt hat, wäre jetzt meine These, weil sonst hätte man nicht so viel Zeit, aber der ist durch die Weltgeschichte geflogen, hat international nicht Poker, sondern Magic vermute ich gespielt, aber mir wurde dann auch erzählt, dass die Karten, die er da gewonnen hat, und das passt jetzt mit Magic nicht zusammen, also dass er diese wiederum veräußern konnte und das hat ihm letztendlich die Miete gebracht. Wenn du auf den großen Turnieren teilnimmst, dann gibt es immer so Sonderkarten, die ausgegeben werden. Also es ist ganz oft so, beziehungsweise dass wenn du Judge machst oder sowas, dass du halt so Special Cards bekommst, die ganz selten sind und dann natürlich auch einfach wieder mehr wert sind. So. Okay. Weil auch die Spieler stehen natürlich, also es gibt halt diesen Trend, wenn du erstmal irgendwie so einen Pool von Karten hast, die, mit denen du eigentlich arbeiten kannst, kommst du irgendwann zu dem Moment, was du denkst, ja okay, hole ich mir jetzt mehr Karten oder pimpe ich jetzt quasi meinen Pool? Und ja, man kommt da irgendwann, also mir ist es zumindest passiert, dass man zu der Idee kommt von wegen, ja, ich pimpe jetzt meinen Pool und dann habe ich irgendwie angefangen, meine ganzen Sachen ganz selten zu besorgen. Ich frage mich gerade, wie man das beim Finanzamt anmeldet. Also Freelancer, ist das auf der Liste der... Ich glaube, das fällt unter Finanzier oder so, ich habe keine Ahnung. Also, weil, weiß ich nicht, irgendwie die... Handelskammer wird sich da auch nicht unbedingt melden bei dir, aber... Ich glaube, das ist ein Weg, der in unserem deutschen Recht einfach so nicht vorgesehen ist, dass Leute sich mit Kartenspielen Geld verdienen. Also es gibt das auf jeden Fall, dass Magic-Spieler damit wirklich Geld geben. Es gibt auch Leute, die verdienen damit zum Beispiel, dass sie ständig zwischen Japan und Europa pendeln, also dann für die großen Turniere. Und in Japan sind natürlich die deutschen Karten sehr beliebt so und die europäischen Karten, weil die sind da halt selten, weil da gibt es dann die japanischen Karten. Und in Europa sind halt die asiatischen Karten total beliebt so, weil die gibt es ja total selten. Wobei, ich meine, gut, ich habe gerade zufälligerweise ein Buch über Japanisch lernen für Anfänger in die Hand gekriegt. Ja. Also ich weiß, die Japaner haben nicht nur intern drei verschiedene Schriften, sondern sie haben auch noch arabische Ziffern und römische Ziffern. Ja. Also sie haben auch das Alphabet, was wir benutzen. Also die sind da wesentlich aufgeschlossener und flexibler als der europäische oder westliche Kreis. Das stimmt. Ja. So, irgendwie, also das mag zwar hochattraktiv sein, weil sie selten sind, aber sieht dann quasi so aus. Aha, also ich kriege jetzt gerade eine Karte in die Hand. Ja, ist das japanisch oder chinesisch? Das ist chinesisch. Das ist chinesisch, ja. Genau. Das ist ein komplexeres Schriftzeichen. Und weißt du, wie das, also das ist ein Lindwurm oder irgendwas in der Art und Weise, drauf zu sehen ist. Weißt du irgendwas über diese Karte? Ja, ich kenne die komplett auswendig. Das ist der Wetterskull. Also ich könnte ja jetzt auch all die Regeln erzählen, die das Ding macht und die Implikationen, die da mitkommen. Das heißt, deine Leistung besteht darin, eine asiatische Karte, die hier selten ist, zu bekommen und da halt die Werte und die Bedeutung dir irgendwo herzuholen? Ja, also die Geschichte ist, eigentlich kennen alle meine Gegner, mit denen ich spiele, diese Karten eigentlich eh schon. Weil du als Turnierspieler irgendwann deine, also so für die Turniere sind es so, sind's wahrscheinlich nur so ein paar hundert, aber eigentlich hast du als Magic-Spieler schon deine paar tausend Karten im Kopf, wo du eigentlich weißt, was die Karte macht. Und du guckst dann nur noch kurz, welche Karte ist das nach dem Bild und bist dann eigentlich auch schon, also brauchst du dann eigentlich nicht mehr zu sehen. So. Krass. Also das ist ja das Vokabular, was du drauf haben musst. Genau. Also das ist jetzt aber auch nicht so, dass ich jetzt Vokabeln lernen würde oder sowas, sondern das kommt einfach mit der Zeit so. Ja, im Wikipedia-Eintrag, also wo gezeichnet war, also da konnte ich schon mal sehen, aha, es gibt da also so eine Art Editionshistorie. Mhm. Ja, genau. So, genau. Da stand halt noch, war so eine Spalte, wo drin stand, wie viele Karten zu der Edition rausgekommen sind. Das variierte zwischen 100 und 350. Genau. Das addiert sich dann anscheinend ja auch. Je nachdem, was du für eine Art von Spiel spielst, musst du ein Kompendium von Karten im Kopf haben, die bei dir jetzt gerade so, sagst du, schätzungsweise 1000 sind oder so. Also wenn ich jetzt so drüber, also ich würde so schätzen, dass ich so grob geschätzt wahrscheinlich so, keine Ahnung, 2.000, 3.000 sowas im Kopf habe. So. Hm. Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt die jetzt total runterrattern könnte, aber ja. Das ist halt auch einfach... Lernt man sowas auswendig oder kommt das natürlich? Das kommt natürlich mit der Zeit. Also ich merke das zum Beispiel ganz oft daran, wenn ich Tauschordner angucke. Also es gibt ja diese, wenn man sich auf Turnieren trifft oder so mit Leuten, dann ist es halt ganz oft, dass man nochmal irgendwie guckt, so hast du Tauschkarten mit so, dass man so Tauschkarten austauscht. Und dann, also alleine wie schnell ich durch die Ordner blätter, ich gucke ja nur noch kurz, was sind da für Bilder, weil ich lese eigentlich gar nicht mehr die Texte, sondern ich gucke einfach nur kurz, sind da Karten dabei, die ich brauche, allein von den Bildern her, nö, weiter blättern. Na krass. Also das heißt jetzt, was ist das jetzt hier drauf? Das ist... Ich habe jetzt Lindwurm gesagt, aber... Ja, das ist quasi so eine Ausrüstung für eine Kreatur. Weil hier vorne, genau, ich sehe ja noch irgendwie, glaube ich, einen Kämpfer, der diesem riesen Vieh entgegensteht. Und irgendwie ein Schwert oder was in der Hand hält und versucht es zwischen seinen 1000 Zähnen irgendwo zu treffen, dass es irgendwie tot umfällt oder so. Ja, das, der Batterskull ist halt ganz praktisch, weil er selbst noch eine kleine Kreatur mitbringt, wenn er ins Spiel kommt, an dem das Ding ausgerüstet wird. Und das Ding ist natürlich jetzt hier schwarz umrandet, das heißt, es gehört zu einem schwarzen Deck ein. Nee, das ist ein Artefakt, das ist farblos. Aha. Schwarze Karten habe ich jetzt gerade gar nicht, aber das hier ist zum Beispiel eine weiße Karte. Das heißt, Artefakte kannst du, egal was du spielst, einsetzen. Artefakte kannst du auch vor allen Dingen mit farblosem Mana bezahlen. Also du siehst hier das Mana-Symbol auf dem Wetterskull zum Beispiel oben ist rechts. Farblos, oben rechts das Ding. Mhm. Und das von dem Stoneforge-Mystik, was du gerade hast, ist zum Beispiel ein weißes Ding. Mhm. Jetzt mal, also ein Land zum Beispiel wäre... Das heißt, also das, was du hinlegst, wo quasi... Genau. Wo das territorial abgesteckt wird, wo man spielt quasi. Na, das nicht. Also es geht nicht darum, das Territorial. Das hier ist jetzt ein toter Baum und steinernde... Genau, das ist die Einöde. Und hinten halt ein paar Berge im Hintergrund. Ja, das ist quasi das Spezialland, damit kannst du nicht andere Länder kaputt machen und das macht ja noch Mana. Aber also so ein klassisches Land zum Beispiel, habe ich auch noch... Ich guck mal, dass ich dir mal erstmal so ein Standardland zeige. Genau, also das hier ist zum Beispiel so ein Standardland, das ist einfach ein Wald. Jo. Ja, das, genau. Macht dir ein durchfluteter hoher Tannenwald. Ja, das macht dir einfach ein grünes Mana so. Ich spiele dann jetzt noch so ein paar andere Länder. Also es gab auch inzwischen mal Länder, die Kreaturen sind und solche Geschichten. Aber normalerweise mit dem grünen Mana kannst du dann quasi Sprüche wirken. Mhm. Und dann, das sind dann quasi dann entweder sowas wie Kreaturen. Also ihn könntest du jetzt damit nicht wirken, weil der Stoneforge-Mystik hat weißes Mana erfordert. So. Ja. Aber du könntest jetzt zum Beispiel sowas wie diesen Ritter hier wirken, wenn du noch weißes Mana hast, um dann quasi die Kreatur zu spielen, wenn du halt ein grünes, ein weißes und ein farbloses hast. So. Ah, in der Kombination dann, ne? Genau. Ja, krass. Ja. Okay. Lass dich mal so stehen. So für mich natürlich noch eine relevante Schlussfrage wäre, wo soll es noch für dich hingehen? Also du spielst ja regionale Turniere oder auch deutschlandweite Turniere, aber also für einige muss man anscheinend auch irgendwo gezeichnet sein und Erfahrungen mitbringen, dass man überhaupt mitspielen darf. Mhm. Was würdest du gerne noch für dich selbst erreichen bei Magic? Ich würde gerne mal ein ganz großes Turnier gewinnen. Das ist eigentlich noch so ein Ziel. Also, ich war jetzt zwar schon auf einigen größeren Turnieren, also so 200, 300, 400, 500 Leute und aufwärts so. Aber also ich habe auch meistens ziemlich gut abgeschnitten, aber es gab jetzt noch nicht so das Turnier, wo ich irgendwie so mal richtig gut abgeschnitten habe. Das ist natürlich auch immer ein bisschen Glückssache. Also das hängt immer davon ab, was man für Gegner abbekommt. Und naja, also das Ding ist so rein von der Entwicklung von Magic her, ist es, also zumindest in dem Format, in dem ich gerade spiele, also im Legacy, ist es schon so, dass man so langsam merkt, dass quasi das das Age of Blue, also das Zeitalter von Blau, von der blauen Dominanz langsam nachlässt. Also momentan ist es zwar immer noch so, dass Blau ziemlich stark ist, aber es ist halt einfach, dass von den Kreaturen her, die momentan rauskommen, dass die anderen Strategien inzwischen immer stärker werden, was jetzt auch nicht unbedingt verkehrt ist, weil wir hatten halt durchaus jetzt fast ein Jahrzehnt, wo Blau einfach ultra stark war. Echt, ja? Ein Jahrzehnt? Also ein richtiges Jahrzehnt. Ja, so ein richtiges Jahrzehnt. Interne Zeitjahrzehnt, Swatch-Time oder was? Nee, also schon, es war schon so stark in dem Sinne, dass es halt... 2000 bis 2010. Ja, so ungefähr definitiv. Das ist halt eigentlich, entweder man hat Blau gespielt, wenn man gewonnen hat, oder man hat noch irgendwas gespielt, was Blau ganz übelst verhauen hat. So. Mhm. Und also inzwischen ist es halt schon so, dass das immer mehr nachlässt. So. Und das ist jetzt erstrebenswert in deiner Wahrnehmung? Na, ich finde, das macht es eigentlich ein bisschen spannender für mich. Weil ich halt eigentlich nicht aufhören will, Blau zu spielen. So. Also weil es halt einfach meine Strategie ist, so reaktiv zu spielen. Ja, also mein Ziel ist es eigentlich so, mal sowas zu gewinnen, aber an sich ist das. Also es ist halt auch natürlich auch ein Freizeitausgleich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann irgendwie sagen würde, so ja, ich habe jetzt irgendwie den Bazaar auf Moxen gewonnen und jetzt muss ich nicht mehr spielen oder so. Sondern es ist halt eher so, dass ich halt einfach mehr Spaß haben will in dem Ding, was ich tue. Und also meistens reicht mir auch einfach, wenn ich kleine Turniere gewinne und einfach weiß, ich schneide gut ab und entwickle mich persönlich weiter. Weil es soll dich noch begleiten einfach. Genau. Die nächsten Jahre. Ja. Solange wie es tut. Geht. So lange wie es geht, ja, und es nicht irgendwie total kaputt geht, weil sie total kranke Karten rausbringen, was ich aber eigentlich nicht so glaube. Okay. Ja, dann Asset, vielen Dank. Ja. Für den Einblick in das Magic Trading Card Game. Gern geschehen. Echt spannend, total surreal. Auch ein bisschen so, wenn man von außen drauf guckt. das waren die Kiez-Biografien mit der Ausgabe 003. Wenn ihr weitere Interviews hören wollt, geht einfach auf die Homepage http://www.kiezbiografien.de. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Esset ihr auch. Ja, euch und, auch. Euch allen. Wir hören uns dann bei der nächsten Ausgabe von den Kiezbiografien. Tschüss. Yay. Yeah.